Cons, ein Hallenrock-Festival zwei Tage lang. Morgen spielen die Gruppen Provisorium, Lufthansa und Flastic. Am Samstag geht's weiter mit der Big Banana Combo, Vox Populi und zig anderen.